Erster am Anfang war das Wort. Wir haben es gehört. Wir haben es mit unseren Augen gesehen. Wir haben es angefasst. Es ist das Wort des Lebens. Zweiter Jahr, das Leben ist gekommen. Wir haben es gesehen. Wir sagen es euch. Es ist das ewige Leben. Es war bei Gott, dem Vater. Jetzt ist es bei uns. Dritter, wir haben es gesehen und gehört. Das sagen wir euch auch. So könnt ihr mit uns zusammen sein. Wir sind zusammen mit Gott, dem Vater, und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Vierter, wir schreiben euch das, damit wir uns sehr freuen. Fünfter, das ist, was wir von Jesus gehört haben. Wir sagen es euch, Gott ist Licht. In ihm ist keine Dunkelheit. Sechster, wenn wir sagen, dass wir mit Gott zusammen sind, aber wir leben in der Dunkelheit, dann lügen wir. Wir tun nicht, was richtig ist. Siebter, aber wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, dann sind wir zusammen. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, macht uns sauber von allen Fehlern. Achter, wenn wir sagen, dass wir keine Fehler haben, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Neunter, wenn wir Gott unsere Fehler sagen, dann ist er treu und gerecht. Er wird uns die Fehler vergeben. Er macht uns sauber von allem, was nicht gut ist. Zehnter, wenn wir sagen, dass wir nichts Falsches getan haben, dann machen wir Gott zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns.